neulich sah ich in der Stadt eine schnucklig süße Biene gehen, ich gleich hinterher, um sie näher anzusehen. Ja, sie war genau mein Fall. Ich verliebte mich sofort in sie, sie war mein Ideal. Sowas wie sie traf ich noch nie. Sie war eine rasse Frau und ich weiß es nicht mehr so ganz genau, wie ich sie ansprach. Ich hörte den Rat, den mir der Vater gab. Komm, greif zu, das Leben ist nicht lang genug, um alle reifen Früchte zu probieren. Ehe du den richtigen Schlüssel findest, ist es, du spürst es kaum, schon zu spät. Drum zögere nicht, beeile dich, such dir das Beste aus. Und hast du einen großen Wunsch, dann sag ihn frei heraus. Jetzt seh ich sie jeden Tag und am Sonntag waren wir oft raus. Und eins ist schon klar, ich besuch sie bald zu Haus. Sie ist eine rasse Frau und ich weiß es jetzt sicher und genau. Das Glück schlug ein, als Mann der Tat befolgte ich den Rat. Komm, greif zu, das Leben ist nicht lang genug, um alle reifen Früchte zu probieren. Den Schlüssel findest, ist es, du spürst es kaum, schon zu spät. Du zögere nicht, beeile dich, such dir das Beste aus. Und hast du einen großen Wunsch, dann sag ihn frei heraus. Komm, greif zu, das Leben ist nicht lang genug, um alle reifen Früchte zu probieren. Wie du den richtigen Schlüssel findest, ist es, du spürst es kaum.